Jetzt wird es leise. Nicht, weil nichts mehr zu sagen wäre, sondern weil wir empfangen. Brot in der Hand, wie ein kleiner Stern, Wein wie ein dunkles Versprechen im Licht. Und zwischen uns geht die Stille umher, legt ihren Finger an jedes Gesicht. Wir sind noch hier mit der Last in der Brust, doch wir tragen sie nicht mehr allein. Denn Kommunion heißt Nähe, die bleibt, wenn alle Worte zu spät gewesen seien. Nicht mehr Sturm, nicht mehr Gericht, nur Glanz, der langsam wird. Lux eterna luce ad eis domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius est. Ewiges Licht leuchte ihnen her, mit deinen Heiligen in Ewigkeit. Denn du bist gütig, denn du vergisst nicht. Manchmal ist Erlösung kein Blitz, sondern ein milder Morgen im Innern. Ein Atemzug ohne Angst, ein Blick, der nicht mehr flieht. Und wenn wir Namen nennen, die fort sind, dann werden sie nicht schwer, sondern heller, als hätte die Trauer endlich gelernt, wie man betet. Und mitten in dieses helle Bitten kehrt die alte Bitte zurück, wie ein Herzschlag. Requiem aeternam dona eis domine, et lux perpetua luce ad eis. Ewige Ruhe gib ihnen her, und ein Licht, das weiter leuchtet, wenn wir längst schweigen. Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius est. Steigt der Rauch der Kerzen auf, und diesmal klingt die Stunde nicht wie Asche, sondern wie Heil.